Ton Reinhard Krawulski. Regie Frenze Roloff. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.